Der Alltag von Simone Uttler ist stressig. Sie ist Journalistin, arbeitet als Redakteurin im Ressort Panorama bei Spiegel Online. Gerade im Moment ist es eine der krassesten Zeiten eigentlich, die ich bisher erlebt habe. Durch Japan ist es so, wenn wir morgens wach werden, ist schon ganz viel passiert. Das heißt, man rennt quasi den Nachrichten auch schon hinterher. Man startet also schon mit viel Druck in den Tag, mit Ereignisdruck, weil eben da ja quasi schon viel passiert ist. Simone Uttler liebt ihren Beruf. Dass sie am Morgen nicht weiß, was der Tag bringt und wie lang ihr Arbeitstag sein wird, stört sie nicht. Aber sie merkt, es strengt an. Weil ich ein News-Junkie bin. Ich glaube schon, dass ich da viel aushalten kann, weil ich es, wie gesagt, gerne mache und auch so vom Typ her veranlagt bin. Aber ich habe einfach das Gefühl, so über die Jahre merke ich dann, wie anstrengend das überhaupt geworden ist. Und merke auch, dass ich das Gefühl habe, es wird immer schneller und immer mehr. Simone Uttler steigt aus. Für 6 Monate. Der 30. Juni ist ihr letzter Arbeitstag. Am 19. Juli nimmt sie den Flieger. Ihr Ziel? Jakarta, Indonesien. Letztes Jahr habe ich am Wochenende ein Seminar gemacht, wo es eben darum ging, so den inneren Kern, die innere Ruhe zu finden. Wer bin ich? Was möchte ich machen? Und da habe ich mich dann im Zuge einer Übung mit Orang-Utans im indonesischen Regenwald gesehen. In einer anderen Übung dann mit einer Gruppe von kleinen afrikanischen Kindern auf einem afrikanischen Dorfplatz. Und das waren so 2 Momente, wo ich gedacht habe, Mensch, da möchte mein Herz hin, da möchte mein Bauch hin, da möchte ich einfach mal eine Weile leben, arbeiten, mithelfen. Konstantin Bark öffnet die gläserne Tür zum Fitnessstudio. 3 Männer in schwarzen Lurex-Radlerhosen kommen ihm entgegen. Es ist kurz nach 11 Uhr am Morgen. Und hier ist nochmal ein Kursraum. Mittwochs ist Geschäftsführerspinning. Wer schwänzt, kriegt Ärger. Der wird, wie Sie sehen, tatsächlich ganz gut angenommen. Wer viel arbeitet, braucht Auszeiten, auch während eines Arbeitstages. Der britisch-niederländische Industriekonzern Unilever hat das begriffen. Zahlreiche Studien belegen, dass entspannte Mitarbeiter motivierter sind und besser arbeiten. Das konzerneigene Fitnessstudio ist daher ein Angebot. Konstantin Bark ist Sprecher von Unilever Deutschland. Vor 2 Jahren ist das Unternehmen in sein neues Bürogebäude in der Hamburger Hafencity gezogen. Zwischen dem neuen Kreuzfahrtterminal und dem Luxuswohnturm Marco Polo Tower kann man sehen, wie sehr sich die Bedürfnisse von Freizeit und Arbeitswelt angeglichen haben und wie sehr sie auch gestalterisch ineinander greifen. Das eigentliche Arbeitsleben des Konzerns beginnt in der 1. Etage. Das Erdgeschoss dieses gläsernen Architekturnovums ist öffentlich und soll Flaneure und Besucher von außen anlocken. Gleich links von der Eingangstür das Beauty-Spa, das ausschließlich mit Produkten der Kosmetiksparte von Unilever arbeitet. Das Angebot ist beliebt. Es ist schwer, noch kurzfristig einen Termin für eine der zahlreichen Behandlungen zu bekommen. Gleich daneben im Erdgeschoss der Unilever-Shop, der die Produktpalette des Konzerns anbietet. Von Tütensuppen über Putzmittel, Kosmetika und Eis am Stiel. Das Eiscafé am hinteren Ende des Gebäudes mit der opulenten Elbblickterrasse wird gerade umgebaut. Eine großzügige, frei in den Raum gestellte Treppe führt in den 1. Stock. Durch das helle und offene Atrium ziehen sich Querbrücken, die die einzelnen Stockwerke miteinander verbinden. Konstantin Bark, der Unternehmenssprecher, führt an seinen Lieblingsplatz. Eine innenliegende Terrasse, von der aus man freien Blick über den gesamten Bürobereich hat. In jedem Geschoss gibt es sozusagen nochmal so kleine Rückzugsecken, wo man sich frei besprechen kann. Die gibt es auch nochmal nach draußen übrigens. Das sehen Sie hier zum Beispiel, wo Sie die Elbe durch die Fenster erkennen können. Da ist eine kleine Terrasse davor. Bei Unilever gilt das Open Space Konzept. Es gibt keine Einzel-, nur Großraumbüros. Denn Kommunikation sei das Entscheidende. Unilever will eine Bürostruktur schaffen, die wie eine Stadt funktioniert, mit Plätzen und Wegen, die Nachbarschaften verbinden. Auf jeder Etage gibt es mehrere Verpflegungsinseln. Hier können sich die Mitarbeiter bedienen. Latte Macchiato, Espresso, Tee, Mineralwasser und Eis. Freie Auswahl und das umsonst. An den Geländern der Querbrücken sind filzbezogene längliche Platten aufgehängt, auf denen Laptops und Kaffeetassen für eine schnelle Besprechung zwischendurch Platz finden. Davor Barhocker. Das sind die Lümmelbretter, erklärt Christiane Hasis, lacht dabei und streicht sich ihre dunkelbraunen Locken aus der Stirn. Man fühlt sich einfach sehr offen und sehr flexibel. Man hat einen Überblick über das ganze, natürlich das Gebäude, man sieht die ganzen Leute, man sieht natürlich auch die Elbe und gegebenenfalls die AIDA oder die Queen Mary, die vorbeifährt. Es macht einfach Spaß, so in diesem luftigen, freien Umfeld, sage ich mal, in der Sonne zu sitzen. Christiane Hasis arbeitet seit 16 Jahren bei Unilever. Sie ist ein Teil von CHAN. CHAN, C-H-A-N, das sind die Initialen von Christiane Hasis und ihrer Kollegin Angela Nellissen. CHAN ist für Unilever eine Person, mit einer E-Mail-Adresse und einem Postfach. Denn die beiden 43-jährigen Managerinnen teilen sich einen Job. Die Position des Category Director Savory. Übersetzt heißt das, sie sind die Marketingchefinnen für die Gewürzmittelsparte mit Marken wie Knorr oder Bertolli. Wir arbeiten beide 60%, jeder 3 Tage. Und an einem Tag treffen wir uns sozusagen und haben so eine gewisse Überlappung. Ich tauche Montagmorgen im Büro auf, bin dann Montag, Dienstag, Mittwoch da. Mittwoch erscheint dann auch Christiane und haben dann an diesem Tag vor allen Dingen die Team-Meetings, sowohl mit unserem Team, sind etwa 40 Leute, als auch mit unseren funktionalen Business-Partnern, also Finanzen, Verkauf, Human Resources, Logistik. Ergänzt Angela Nellissen und beschreibt eine typische Woche der beiden Managerinnen. Die Idee für dieses außergewöhnliche Jobsharing-Modell, also einen Job auf 2 Mitarbeiter aufzuteilen, kam Christiane Hasis, als sie vor 2 Jahren ihre Tochter bekam. Sie hatte bislang immer Vollzeit gearbeitet und liebt ihre Arbeit. Ich habe einfach dann zu Hause versucht zu überlegen, wie bekomme ich das Level an Arbeit und das, was mich interessiert, einfach auch die richtigen Themen. Und wie kann ich das vereinbaren, weil ich will trotzdem für mein Kind da sein. Und dann war mir eigentlich relativ klar, weil die Jobs doch sehr groß sind und auch große Verantwortung haben, ich kann das nicht in Vollzeit machen. Da würde ich zu viel opfern auf der anderen Seite für mein Kind, was ich nicht möchte. Und dadurch kam dann die Idee, was wäre denn, wenn für die Firma das sozusagen wie eine Person ist. Sie müssen sich gar keinen Kopf machen, weil der Job ist groß aber, und der wird von einer Person gemanagt. Ich aber für mich sozusagen nur die Hälfte an Einsatz bringen muss und aber trotzdem natürlich die Hälfte auch an Spaß und Herausforderungen für den Kopf bekommen. Angela Nellissen hat 3 Kinder. Als die klein waren, arbeitete sie immer Vollzeit, reiste viel, war selten zu Hause. Je älter die Kinder werden, desto mehr merkt sie, dass sie zu Hause gebraucht wird. Und so setzen sich die Frauen zusammen eines Abends bei einem Glas Wein und kommen zu dem Schluss: Das ist es, so machen wir das und haben das der Firma aktiv vorgeschlagen. Und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis die Position frei wurde und dann hat die Firma sich darauf eingelassen. Muss man wirklich sagen, auch ein bisschen Mut gehört dazu in dieser Position und ich würde sagen, bisher hat es niemand bereut. Als die Nachrichtenjournalistin Simone Uttler den Entschluss gefasst hat, für einige Zeit auszusteigen, sucht auch sie zuerst das Gespräch mit ihrem Arbeitgeber Spiegel Online. Mein Arbeitgeber hat sehr entgegenkommend reagiert, hat also ja sofort ohne zu zögern gesagt, okay, wenn dir das wichtig ist, wir unterstützen das. Es gibt also hier im Haus die Möglichkeit, ein Sabbatical zu nehmen, also eine Auszeit. Und wurde einfach gebeten, möglichst schnell Bescheid zu sagen, wie lange ich weg möchte, von wann bis wann ich weg möchte, damit man einfach planen kann. Gemeinsam finden sie eine Möglichkeit. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres bekommt die 35-Jährige 60% ihres Gehaltes ausgezahlt. Wenn sie ab Juli 6 Monate nicht arbeitet, erhält sie 40%. Man muss sich das finanziell gut überlegen. Mir persönlich ist Geld nicht so wichtig, als dass ich mich jetzt nicht einschränken würde. Aber gerade im Moment mit 60% des Gehalts auszukommen, da muss ich schon überlegen und kalkulieren. Also ich habe mir die letzten Jahre auch immer was zurückgelegt schon. Seit ich diese Idee habe, spare ich darauf. Auch Christiane Hasis und Angela Nellissen verdienen weniger Geld, seit sie ihr Arbeitspensum auf 60% zurückgefahren haben. Eine Umstellung, wie beide zugeben. Sie haben Gehalt gegen Zeit getauscht. Christiane Hasis. Vorteil natürlich für uns ist ganz klar, dass wir es dadurch geschafft haben, sagen wir mal, eine Rolle wahrzunehmen, die total interessant ist und wo wir auch ausgebildet dafür sind und wo wir einfach auch die Erfahrung mitbringen, weil wir ja einfach schon so lange im Geschäft dabei sind. Und wir das in dem Jobshare-Modell jetzt halt schaffen, einfach auch noch Zeit für unsere Kinder zu haben. Wenigstens, sage ich mal, an den restlichen Tagen. Weniger Arbeit, mehr Leben. Neudeutsch wird dies als Downshifting bezeichnet. Wörtlich übersetzt, herunterschalten, beruflich kürzer treten, auch um den Preis des geringeren Einkommens. Angela Nellissen kann sich mit dem Begriff Downshiften nicht so richtig anfreunden. Klar ist, auf dem Berufslevel, auf dem die beiden Managerinnen tätig sind, gibt es keine Halbtagsjobs. Insofern ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, ich will jetzt ein bisschen downshiften und da noch eine Rolle zu finden, die dann auch dem eigenen Anspruch gerecht wird. Insofern war das einfach ein neues Modell, was da entstanden ist, wo ich sage, das passt eigentlich perfekt, weil man auch natürlich so ein bisschen in the line of fire ist. Man hat noch wirklich einen Job, der total spannend ist, der operativ eingebunden ist, wo man so diesen Tagesrhythmus hat, den man halt auch irgendwie liebt. Es sei eher so ein partielles Downshiften, erklärt Angela Nellissen, eine Art Staffellauf. In dem Augenblick, wo ich den Staffelstab in der Hand habe, ist es kein Downshiften, bin ich sozusagen voll drin. Und dann in dem Augenblick, wo ich übergebe, dann ist es ein Downshiften. Und wie jeder Läufer muss man dann langsam auslaufen. Dann hat man seine Entspannungsphasen, aber sobald man den Staffelstab dann wieder übernimmt, ist man wieder fit und kann weiterlaufen. Die Spiegel-Online-Redakteurin Simone Uttler hat schon länger versucht, nach Feierabend Tempo herauszunehmen, hat aber gemerkt, so richtig schafft sie das nicht. Es fällt mir sehr schwer, so in meinem Alltag mir Fluchten zu suchen oder da das Leben zu entschleunigen. Und so über die Zeit hat sich dann der Wunsch angesammelt, das mal zu machen und das vielleicht auch mal rigoros zu machen. Aber auch sie hat sich nie als Downshifter gesehen. Dadurch, dass es so ein starker innerer Wunsch war und Drang war, habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat, sage ich jetzt mal, oder ob das ein bewusstes Lebensmodell ist oder eine bewusste Entscheidung. Für viele Menschen wie Simone Uttler ist es normal, dass 80% ihres Lebens von der Arbeit bestimmt werden. Wobei es auch ganz schwer zu trennen ist, weil natürlich irgendwie, ich schalte abends den Fernseher ein und da ist quasi wieder Arbeit, wenn ich die Nachrichten sehe. Ich lese im Urlaub die Tageszeitung, ich lese Magazine. Die junge Frau steigt temporär aus ihrem Job aus, weil es ihr Spaß macht, weil sie es will. Ich fliehe nicht. Also diese Auszeit ist keine Flucht vor meinem Beruf, sondern es ist eine Reise zu etwas, zu mir selbst, zu anderen Aspekten des Lebens, zu innerer Ruhe. Die 35-Jährige verurteilt die Leistungsgesellschaft nicht, auch wenn sie jetzt aussteigt, vorübergehend. Eine 60-Stunden-Woche ist nicht automatisch schlimm, sagt sie. Zum Problem wird sie erst, wenn sie krank macht oder mit persönlichen Lebensvorstellungen kollidiert. In der heutigen Arbeitswelt droht keine Staublunge, sondern dauerhafte Nervosität, Schlaflosigkeit, Erschöpfung, Burnout aufgrund von 50, 60, 70 Stunden Wochen. Die Krankschreibungen wegen psychischer Leiden, etwa infolge von Stress, haben in den letzten Jahren um 70% zugenommen. Nur wer brennt, kann ausbrennen. Ein populistischer Spruch, der aber wohl zutrifft. Denn es sind häufig die Engagierten, die krank werden. Die, die sich für ihren Beruf begeistern, sich mit ihrer Tätigkeit identifizieren, darin Sinn und Selbstverwirklichung finden und die Karriere machen möchten. Die High Potentials, die in jungen Jahren alles geben und die sich nach einiger Zeit im Beruf fragen, kann das wirklich alles sein? Aber es sind eben jene High Potentials, die Unternehmen suchen, die für den Job brennen. Auch Unilever will die Besten und muss dafür Anreize bieten. Konstantin Bark, Sprecher von Unilever Deutschland in Hamburg. Als internationaler Konzern ist ja die große Herausforderung, wie kriege ich die besten Talente? Wie motiviere ich meine Mitarbeiter, Höchstleistung zu bringen? So, dass es für alle nützt sozusagen. Und ich glaube, da ist es immer wieder notwendig, dass man so tradierte Modelle hinterfragt und sich überlegt, müssen wir das nicht vielleicht sogar auch anders machen, um für beide Seiten das Beste rauszuholen? Erklärt der Mit-30er und öffnet die Tür zum medizinischen Bereich. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen ruhig sein. Hallo, grüß euch. Hier hat der Betriebsarzt von Unilever seine Behandlungsräume. Gleich dahinter am Ende des Flures der Ruheraum. Für alle Mitarbeiter jederzeit nutzbar. Gerade sind die beiden Massagesessel besetzt, flüstert Sandra Jansen, die im Vorzimmer des Arztes arbeitet. Vor allem um die Mittagszeit kommen ganz, ganz viele Leute und machen da ihr Mittagsschläfchen oder wenn viel Stress ist, Migräne, Kopfschmerzen, erst Tablette, dann auf dem Stuhl. Also es ist wirklich, man taucht in eine kleine andere Welt ein. Man setzt sich hin, kann verschiedene Programme wählen, Musikprogramme, Entspannungsprogramme, nur reine Massageprogramme. Es ist einfach kurz mal abschalten, alles hinter sich lassen und neu durchstarten. Die sogenannte Work-Life-Balance, das ausgewogene Verhältnis von Arbeiten und Leben, spielt gerade für junge Hochqualifizierte eine immer wichtigere Rolle. Unilever hat in einem Prozess das sogenannte Agile Working, sprich das agile Arbeiten, eingeführt. Zwischenzeitlich ist das Usus an sämtlichen Standorten des Konzerns, erläutert Angela Nellissen. Dass den Mitarbeitern auch mit allen technologischen Möglichkeiten, sei es Blackberries, Homeoffice, die Möglichkeit gegeben wird, in ihren Anforderungen des Jobs sich so einzuteilen und auch von der Präsenz im Büro her, dass es wirklich optimal für ihr eigenes Leben ist, auch optimal für den Job dann, das ist sozusagen die Hoffnung dabei. Insofern passt es einfach zur Unternehmenskultur. Wo man arbeitet, wann man arbeitet, wie man arbeitet, im Grunde ist es einfach, das Ergebnis zählt. Das heißt für mich jetzt mal ganz konkret am Beispiel, ich hatte letzte Woche ein Problem, Babysitter hat abgesagt, so, und ich arbeite nochmal 3 ganze Tage. Tage. Dann habe ich für mich entschieden, okay, ich muss jetzt eigentlich auf 5 halbe Tage gehen. Da habe ich die Betreuung über die Kita, dann habe ich das einfach gemacht, habe ich mit niemand abgestimmt, klar mit Angela natürlich, weil die muss es natürlich wissen, aber nicht mal mit meinem Boss und habe das einfach gemacht. Ergänzt Christiane Hasis. Dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, ihr Homeoffice nutzen, wird von den Beschäftigten dankbar angenommen und ist bei Unilever ausdrücklich erwünscht. Gutes Betriebsklima als Burnout-Prävention? Firmen wie Unilever glauben fest daran. Denn ein gutes Betriebsklima, eigenverantwortliches Arbeiten in gesunder Atmosphäre motiviert. Manche wohnen 2 Stunden weg, müssen sehr viel reisen. Für die ist es wirklich, wirklich ein Motivationsschub zu sagen, nee, du kannst Donnerstagabend heimfahren zu deinem Mann und zu deinem Kind und Freitag arbeitest du von zu Hause. Das Unternehmen veranstaltet mit den Beschäftigten Workshops, damit sie lernen, mit den Freiheiten, die zur Verfügung stehen, auch verantwortungsbewusst umzugehen. Genau mit dieser Grenze von, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, aber es geht auch um meine eigene Gesundheit. Wie weit bringe ich mich ein? Wie weit kann ich mich auch abgrenzen? Muss ich mich auch abgrenzen? Für die beiden Geschäftsfrauen war und ist genau dieses sich abgrenzen eine ganz besondere Herausforderung. Nein zu sagen und seine freie Zeit zu verteidigen, macht Angela Nellissen deutlich. Da ist jetzt niemand im Business, der sagt, du musst aber jetzt am Donnerstag kommen. Aber es ist natürlich unterschwellig, ist man gewohnt, alle Jobs einfach 100% zu machen und dann abzugeben und zu sagen, nein, am Donnerstag bleibe ich zu Hause, auch wenn man weiß, man könnte vielleicht noch was voranpushen. Das ist so die interne Challenge, wo man auch sich einfach andere Verhaltensweisen angewöhnen muss, um diesen Donnerstag und Freitag zu verteidigen. Arbeit gilt als Wert an sich. Während die einen sich von Praktikum über Aushilfsjobs zur Zeitarbeit hangeln, müssen andere Doppelschichten ableisten. Wieder andere arbeiten 80 Stunden die Woche. Karriere ist vielen wichtig. Auch die Redakteurin Simone Uttler bezeichnet sich als ehrgeizig, hat sich aber bewusst für diesen kalkulierten Karriereknick entschieden. Vielleicht kann es in manchen Unternehmen die Konsequenz haben, dass jemand denkt irgendwie, was ist das für eine esoterische Alte, die jetzt hier irgendwie mal in den Dschungel oder aufs Reisfeld geht. Auf so eine kann man ja nicht bauen, wenn man jetzt irgendwie jemanden in eine leitende Position nehmen möchte. Ich glaube aber, in vielen Branchen und auch gerade in unserer ist es echt eher förderlich, als dass es ein Knick ist. Es erfordert Mut, aus dem laufenden Hamsterrad zu springen. Viele schrecken davor zurück, aus der Komfortzone auszusteigen und fürchten den biografischen Bruch. Simone Uttler glaubt, dass die Angst vor dem Loch im Lebenslauf eine typisch deutsche Angst ist. Davon will sie sich freimachen. Ich hoffe schon, dass mir diese Auszeit vielleicht ein bisschen eine andere Wertschätzung fürs restliche Leben und für Müßiggang, einfach mal Freude haben, das schöne Wetter genießen, also schon auch für die anderen Dinge wieder eröffnet. Stellt sich die Frage, wie wichtig also ist der Beruf für ein glückliches Leben? Durch das Downshifting, und hier sei der realistische, behutsame Teilrückzug in ausbalancierten Schritten gemeint, kann das Leben eine neue Wendung nehmen. Es ist die Kunst der Balance zwischen Arbeit und Leben. Wer rechtzeitig herunterschaltet, so zeigt sich, kann später viel besser Gas geben.